Dies sind unsere Themen. 67-Jähriger stirbt bei Unfall, letztes Hutkonzert, Heimpleite für VC Damen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie Philipp Moritz. Morgen beginnt um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus eine Einwohnerversammlung des Ortsteils Seensen. Zunächst geht es um Mitteilungen und Berichte sowie allgemeine Ortschaftsangelegenheiten. Anschließend ist der Haushalt 2016 Thema. Bürger können zum Ende Fragen stellen. Am kommenden Freitag findet das letzte diesjährige Hutkonzert im Nienburger Kulturwerk statt. Zum Abschluss eines durchaus erfolgreichen Jahres dieser Konzertreihe werden dieses Mal zwei Künstler auftreten. Mehr dazu weiß Organisatorin Petra Gecko. Das letzte Hutkonzert des Jahres ist ein Doppelhutkonzert. Da werden auftreten Pollyanna aus Frankreich, aus Paris, und Matthew James White, in Berlin wohnender Neuseeländer. Beide haben hier bereits bei Hutkonzerten gespielt und sind während der Open-Air-Reihe im Sommer dieses Jahres zu den Publikumslieblingen gekürt worden. Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nienburg ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 67-Jährige am späten Montagabend auf der Bundesstraße 215 in der Nähe von Landesbergen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Unfallursache ist unbekannt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyball-Damen des HC Nienburg mussten am Sonntagnachmittag eine 0:3 Heimpleite hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten Marmagen Nettersheim war trotz guter Leistung nicht mehr drin. Sehr zur Enttäuschung von Co-Trainer Torben Kessler. Ich denke, insgesamt war es wieder, was sich die Saison schon durchspielt oder durchzieht, die individuellen Fehler. Wenn uns der Gegner einen Ball reinhaut, das gehört zum Volleyball dazu, das ist nett. Aber die individuellen Fehler, die wir machen, sei es im Aufschlagverhalten oder auch heute im Blockverhalten, das zieht uns an den Zahn. In der Tabelle der dritten Liga rutscht der VC auf den 8. Tabellenplatz ab. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.